In Kubo, Demo-Version 1a. By Leith Stevens. This broadcast was produced under the direction of Crane Wilbur. All the names used in Big Town are fictitious, and any similarity to actual persons and places is purely coincidental. There's nothing so dismal as a foghorn. Unless it's somebody with B.O. Stop B.O. Take a daily bath with the new 1942 Life Boy. New added ingredient, new vanishing scent, same protective lather. From head to toe, it stops B.O. Life Boy. Extra, extra, get your illustrated press. Read wide the no richer rinso. Give whiter, brighter washes. Extra, try Winsow. Thank you. des Bauches des Herrn. Es ist die Geschichte des Schnittes am Bauche des Herrn. Ich bin Saul, der durch das Gedächtnis der Menschen fiel. Auch mein Gott hat mich vergessen, denn der Herr denkt nur an das Jetzt. Und die Zukunft, Gott denkt nie an gestern. Ich war Saul, der Christ vom See Genezareth. Ich habe den Herrn heilen sehen und ich habe seine verdorbenen Fische gegessen. Ich bin ihm gefolgt. Der Herr nannte mich Saul, den Harfenbauer. Die anderen Herren nannten schon meinen Vater und seinen Vater und seinen Vater und seinen Vater und immer so fort Saul, den Harfenbauer. Denn wir konnten nur Harfen bauen. Aber mit mir ist das Ende da. Ich bin Saul, der letzte Saul, der Christ, Gott der Harfe, der, der alles kennt, so wie der Herr mich einmal kannte und so wie der Herr mich einmal liebte. Denn es gab eine Zeit, da liebte mich der Herr. Und der Herr gab mir einen Auftrag, doch ich konnte ihn nicht erfüllen. Deshalb gibt es kein Reich Gottes. Es kommt erst Ruhe in die Welt, wenn der Auftrag des Herrn erfüllt ist. In der Nacht vor seinem Tode sagte der Herr zu mir: Saul, baue du die Harfe. Die Harfe, deren erster Ton das tausendmal tausendjährige Reich Gottes herbeiruft. Sprach der Herr im Traum zu mir: Saul, dies ist der Leib des Herrn. Er wird dir dargeboten, um das Werk des Herrn zu vollenden. Dies ist der Leib Jesu Christi und er wird für dich erbrochen, damit du aus ihm das Instrument des Weltendes schaffst. Gehe zum Berge Golgatha, dort ist alles bereit. Nimm, was deine Hand begehrt, denn ich sage dir, alles ist bereit. So sprach der Herr in der Nacht zu mir, und ich ging zum Berge Golgatha, und der Herr hing schon am Kreuze. Die Söldner hatten ihm zur Ergötzung der Massen den geheiligten Leib geöffnet, und aus jener kleinen Wunde zogen die Hunde des Hügels Stück um Stück den Darm des Herrn. Doch der Herr starb, und der Himmel überzog sich mit den Wolken des Zorns. Und die Menschen liefen auseinander und die Tiere verkrochen sich tief in den Höhlen der heiligen Stadt. Nur ich blieb. Und ich nahm die Därme des Herrn, um aus ihnen die letzte Harfe der Welt zu bauen. Holz seines Kreuzes und spann aus seinen Därmen die Harfe, um die Welt zu stürzen. Und nach unendlich langer Zeit war ich fertig. Hinter mir krähte der Hahn gerade zum dritten Mal. Da beendete ich meine Arbeit. Und der erste Lichtstrahl seit dem Tode des Herrn rief mich wieder nach draußen, um den zu suchen, der bestimmt war, den ersten Ton zu spielen. Denn der Herr hatte mir nicht gesagt, wer dazu bestimmt sei. Nach vielen Stunden des Suchens kehrte ich entmutigt nach Hause zurück, um was zu sehen? Nach all der Arbeit trug die Harfe des Herrn keine Saiten mehr. Jemand hatte sie genommen, sodass sie unbrauchbar ward. Alles war umsonst. Der Herr war umsonst gestorben. Also folgte ich meinem Herrn. Aus dem Darm meines Leibes habe ich die Seiten gewonnen. Wozu ein Leben mit nur 30 Silberlingen? Für den schönsten Verrat der Welt.